Teil 4. Der einheitliche Ursprung aller Evangelien. Einführung. Im dritten Teil haben wir das Schauspiel beobachtet, wie Theologen und Nicht-Theologen, verlockt von einer Fata Morgana des Ursprünglichen, immer von neuem Vorstöße durch die sandige Legendenwüste der Evangelien wagten, um endlich einmal zu der heiß ersehnten historischen Quelle der Jesusdichtung zu gelangen. Wir erlebten, dass keiner dieser Sucher die so sicher vermutete geschichtliche Oase hat entdecken können. Es fand sich überall, wohin man auch vordrang, nur Sand, nämlich Dichtung. Weitere Beispiele missglückter Quellensuche anzuführen, hieße Zeit vergeuden. Wir können es uns jedoch nicht versagen, die geradezu sensationellen Resultate einer Evangelienkritik zu vermerken, die wir W. Erbt verdanken. Bisher hat kein Christ die Nachricht der Evangelisten bezweifelt, dass Judas der Verräter aus der Umgebung Jesu war. Erbt ist zu einer anderen Ansicht gekommen. Dass der Gründer der Urgemeinde eine höchst üble Rolle in den letzten Stunden Jesu gespielt hat, so ist denn Simon Petrus der Verräter, der den Heiland seinen Feinden ans Messer geliefert hat. Die zweite Überraschung: Simon Petrus ist nach Erbt identisch mit dem Zöllner Levi, Matthäus. Und noch eine dritte Entdeckung ist diesem Kritiker gelungen: Der Schauplatz des Wirkens Jesu ist in Wahrheit gar nicht Galiläa mit dem See Genezareth gewesen, sondern westlich davon, am Gestade des Mittelmeeres, am Karmelgebirge, spielten sich die urchristlichen Ereignisse ab. Das also sind die historischen Oasen, die der Quellensucher Erbt in der dichterischen Sandwüste der Evangelien aufgefunden hat. Wir halten jetzt eine kurze Vorschau auf die Hauptthemen dieses vierten Heftes. Im ersten Kapitel wird noch einmal, zum letzten Male, die kritische Bemühung eines Forschers begutachtet, der Welt ein ursprüngliches, vom Legendenwust gereinigtes Markus-Evangelium zu schenken. Uns interessiert die kritische Methode, die hierbei gehandhabt wurde. Wir lassen also zur Abwechslung einen Variantenspezialisten zu Wort kommen, der uns das natürlich misslingende Kunststück vorführt, wie man durch Sichtung des Riesenhaufens der verschiedenen Lesarten der Handschriften den angeblich ursprünglichen Text wiederherstellt. Vom zweiten Kapitel an steht das Hauptthema dieser Schrift zur Diskussion. Alle Aufmerksamkeit konzentriert sich nun auf die entscheidende Frage nach dem Ursprung und der Herkunft der Evangelien und im engen Zusammenhang damit auf die Frage nach dem praktischen Zweck dieses großen literarischen Unternehmens. Das Generalergebnis unserer vielseitigen Beweisführung lautet: Alle vier Evangelien mitsamt allen neutestamentlichen Schriften sind einheitlichen Ursprungs. Sie entstammen ein und derselben Werkstatt. Die Merkmale ihrer einheitlichen Geburt sind dem literarischen Organismus der Evangelien unverkennbar eingebrannt. Es handelt sich gewissermaßen um literarische Vierlinge einer Dichtermutter, das heißt einer gemeinsamen großen Aktion mittelalterlicher Philosophen, Dichter und Moralisten. Unser Beweis gründet sich unter anderem auf dem entdeckten Aufbauplan des Evangeliumgebäudes und die Erkenntnis der geheimen Triebfedern des künstlichen Handlungsmechanismus der Jesusdichtung. Damit sind wir in den Besitz der Fabrikationsgeheimnisse gelangt. Den Schlussstein der Beweisführung bildet die Offenbarung des eminent praktischen Endzweckes der großen Evangeliendichtung. Das vierfache Gesamtevangelium enthüllt sich als die göttliche Bestallungsurkunde für die christliche Priesterschaft. Erstes Kapitel: Ein Variantenforscher auf der Suche nach dem ursprünglichen Text. Ein deutliches und anschauliches, konkretes Geschichtsbild Christi ist die ganz unumgängliche Bedingung für die Wahrheit und die Gesundheit der christlichen Frömmigkeit. So schrieb einst der Karlsruher Theologe Richard Rothe. Heute denkt man zwar auch in liberalen Kreisen über solche unbedingte Notwendigkeit eines möglichst konkreten geschichtlichen Bildes Jesu merkwürdig milde, weil alle Ansichten es sich nicht mehr verhehlen können, dass trotz eifrigster Arbeit ein anschauliches Bild des historischen Jesus sich immer noch nicht hat gewinnen lassen. Es mangelt aber keineswegs an Unentwegten, die sich gern noch einmal der Sisyphus-Arbeit unterziehen, den ursprünglichen Jesus aus dem Schutthaufen der Legende wieder auszugraben. Diese Unbelehrbaren jagen einem Phantom nach. Dass dem so ist, haben unsere bisherigen Untersuchungen, soweit sie sich mit der Kategorie der Schichtensucher befassen, anhand vielfacher Belege bereits völlig klargestellt. Es bemühen sich außer Quellen- und Schichtenscheidern noch mit anderen Methoden arbeitende Kritiker um das Problem des Ursprünglichen in den evangelischen Berichten. Unter ihnen heben sich die Variantenspezialisten als besondere Klasse hervor. Von ihnen soll in diesem Kapitel gehandelt werden. Diese Kritiker haben also die wichtigsten der alten Evangelienhandschriften vor sich und vergleichen den jeweils in ihnen überlieferten Wortlaut, den Text, miteinander. Es finden sich fast regelmäßig Abweichungen, also Varianten. Ihre Methode besteht nun darin, aus dem Riesenhaufen der neutestamentlichen Varianten diejenigen Lesarten herauszusuchen, die nach Ansicht des betreffenden Forschers die ursprünglichen sein müssen. Auch die Variantenfachleute haben es besonders auf das Markus-Evangelium als die angeblich zuerst entstandene Evangelienschrift abgesehen. Was es mit diesen Varianten in Wirklichkeiten für eine Bewandtnis hat, darüber wurde der Leser bereits im ersten Heft dieses Werkes informiert. Vorläufig tut er aber gut, seine bessere Einsicht eine kurze Weile zu suspendieren und mit der herkömmlichen Meinung, die verschiedenen Lesarten als notwendige Begleiterscheinung der natürlichen Entstehung und Entwicklung des neutestamentlichen Textes gelassen hinzunehmen. Ein ursprüngliches Markus-Evangelium hat uns neben anderen E. Winkel beschert. Mit diesem Variantenkritiker und seiner Methode wird sich unsere Untersuchung im Folgenden befassen.